1b und 1c. Guten Tag, kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, gern. Ich suche diesen Fernseher. Warten Sie, ich habe ihn hier im Prospekt gesehen. Der Lux 10. Wo finde ich den? Ah, dieses Gerät ist leider schon ausverkauft. Aber ich könnte Ihnen das Nachfolgemodell anbieten, den Lux 20. Ja, gut, danke. Können Sie ihn mir zeigen? Ja, gerne. Das hier ist er. Das Design ist etwas ganz Besonderes. Schauen Sie sich diese Formen an. Sie sind besonders fein gestaltet und der Bildschirm ist elegant geschwungen. Herrlich, oder? Das ist wirklich etwas für Liebhaber. Ja, also schick sieht er aus. Aber was kann er denn? Hat er noch andere Besonderheiten? Neben dem Design ist vor allem die Bildqualität hervorzuheben. Bei der Ultra-HD-Auflösung sieht alles sehr realistisch aus und die Farben strahlen ganz besonders. Und mit einer Bildschirmgröße von 55 Zoll ist er auch für Filmabende oder Gamepartys gut geeignet. Oh, das klingt gut. Kann ich denn damit auch ins Internet? Selbstverständlich. Der Fernseher kann entweder über ein LAN-Kabel oder, und das ist neu bei diesem Modell, drahtlos über WLAN mit dem Internet verbunden werden und verfügt über einen eigenen Internetbrowser. Eine Besonderheit dieses Fernsehers ist, dass Sie sich über Apps, die schon vorinstalliert sind, direkt mit YouTube oder Streamingdiensten oder den sozialen Medien verbinden können. Damit entspricht das Gerät den neuesten technischen Standards. Toll. Und wie viel kostet der Fernseher? Er ist diesen Monat im Angebot und kostet nur 489 Euro. Aha. Und wie lang ist die Garantiezeit? Zum einen haben Sie eine Garantie von 2 Jahren, die ja auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Wir bieten Ihnen darüber hinaus als Serviceleistung noch eine zusätzliche Garantie über 6 Monate an. Also unsere Händlergarantie. Also der Fernseher überzeugt mich sehr. Aber er sieht auch recht schwer aus. Ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt transportieren kann. Also das Gerät wiegt 14 Kilo, mit Verpackung insgesamt 18 Kilo. Aber gegen eine Servicegebühr von 30 Euro können wir Ihnen das Gerät innerhalb der Stadtgrenzen gern liefern. Das klingt gut. Dann muss ich es nicht nach Hause schleppen. Trotzdem würde ich das gerne nochmal mit meiner Freundin besprechen und dann nochmal vorbeikommen. Natürlich, sehr gern.